problemen. Werkt dat? Als ik zit hier überhaupt, soll ich das machen? Wer bin ich überhaupt? Dichter, meine, der gemeine Mensch. Was sehe ich um mich herum? Schattentanz von Seegespenstern. Brauchen Sie Existenzlosigkeit? Ich weiß nicht, was ich hier mache. Das ist speziell in dem Moment, wo ich hier bin. Das Gott erscheint, dass ich jemand lebe. Aber wie wird diese Liebe für mich gegenseitig? Und das gibt viel Sichtbarer werden. Möchte ich sterben? Meine Wünsche, meine Träume.